Fünfter Abschnitt. Die Lehren der ernsten Bibelforscher sind ein in Bibelsprüche eingewickelter jüdischer Verbrecherplan zur Erlangung der Weltherrschaft und Versklavung des deutschen Volkes. Ich höre den entsetzten Leser fragen, so wäre denn alles, was uns dieser Jude Russell und seine ernsten Bibelforscher vormachen, Schwindel? Gewiss, noch mehr. Ein fein ausgedachter Plan des Weltjudentums zur Erlangung der Weltherrschaft. Dass das Judentum diesen Plan seit 2000 Jahren mit zäher Beharrlichkeit verfolgt, das wissen wir schon seit einigen Jahren aus jüdischen Schriften, die zum Entsetzen der Juden in die Hände der Christen gerieten. Da schrieb zum Beispiel ein jüdischer Rabbiner namens Asher Ginsberg für die Zionistenversammlung in Basel 1897 einen Plan zur Erlangung der Weltherrschaft durch die Juden. Eine nach Frankfurt am Main gesandte, vermutlich für die jüdische Freimaurerloge zur aufgehenden Morgenröte bestimmte Abschrift des Planes und der Sitzungsberichte konnte durch Bestechung des Kuriers vom Geheimagenten der russischen Regierung abgeschrieben werden. Die Abschrift wurde von dem russischen Professor Nilus, einem hochgeachteten Gelehrten, veröffentlicht. Bezeichnend ist, dass die jüdisch-russischen Bolschewisten alle erreichbaren Exemplare seines Werkes verbrannten. Etliche gelangten in die Hände des Verlages auf Vorposten in Charlottenburg, der durch Gottfried zur Beek eine deutsche Übersetzung unter dem Titel »Die Weisen von Zion« besorgen ließ. Dem Judentum gelang bisher noch nicht, die Nicht-Echtheit der Schrift nachzuweisen. Auch auf anderen Judenversammlungen wurden die schon alten Pläne erörtert, so auf der Zionistenversammlung zu Lemberg 1912. Über die dort entwickelten Verbrecherpläne brachte der Bauernbündler in Wien vom 1. Dezember 1912 genaue Aufzeichnungen. Die gleichen Pläne enthüllen uns ein Brief des Hohen Rates der Juden und ihres Fürsten zu Konstantinopel 1489 an die jüdische Gemeinde zu Arl und eine auf dem Judenfriedhof zu Prag gehaltene Rede des Großrabbiners der Kabbala. Die für die Juden gedruckte Rede gelangte in die Hände des jungtschechischen Abgeordneten Biznowski, der sie in der österreichischen Reichstagssitzung vom 13. März 1901 vorlas. Sie ist in den stenografischen Protokollen über die Sitzung des Hauses der Abgeordneten des österreichischen Reichsrates, Sektion 17, Band 2, Seite 1282, abgedruckt. Andere jüdische Verbrecherpläne enthalten das Gleiche. Man findet sie abgedruckt bei Gottfried zur Beek, die Weisen von Zion, Charlottenburg 1920. Außerordentlich überraschend und zur Klarheit führend ist die Übereinstimmung der Lehren des Juden Russell mit dem heiligen jüdischen Religionsbuch Talmud und den wichtigsten Programmpunkten der jüdischen Geheimlehre, der Kabbala. Beide lehren den Hass gegen Christus und das Christentum, den Umsturz der staatlichen, finanziellen und kirchlichen Ordnung durch Krieg, Revolution und Anarchie zugunsten des Juden und der Weltherrschaft des Judentums. Der Talmud verspricht jedem Juden im kommenden jüdischen Weltreich 2800 Knechte. Näheres über die Religionslehren der Juden findet der Leser bei Professor Rohling, der Talmud-Jude, Hamburg, Deutschvölkische Verlagsanstalt, und bei Dr. Justus, der Judenspiegel, Paderborn 1919. Die Gleichheit der Lehren Russells mit denen des Talmud und der Kabbala beweist, dass sie aus dem Talmud genommen wurden und Russell vom Judentum geschickt wurde, die Christen unter Verwendung gewaltiger jüdischer Geldmittel in einen religiösen Wahnsinn zu versetzen, der sie der Herrschaft der Juden gefügig machen will. Ich lasse nun hier einen kurzen Auszug der verschiedenen jüdischen Verbrecherpläne übersichtlich geordnet folgen. Die genannten Zahlen sind die Seitenzahlen des Buches »Die Weisen von Zion«, 5. Auflage 1920. Der Leser kann die Lehren Russells von dem angeblichen Weltplan Gottes selbst in die folgenden Abteilungen des jüdischen Verbrecherplanes einordnen. Informationen von Unglaublichkeiten kommen, sowohl das Buch »Die Weisen von Zion« als auch das Hörbuch stehen im Archiv von Unglaublichkeiten kommen zur Verfügung. Weiter im Text. A. Unsere Ziele. Wir Juden sind das auserwählte Volk. Von unseren Stirnen strahlt hohe Geisteskraft, während die Nichtjuden nur den triebmäßigen tierischen Verstand haben. Seite 114. Unser erhabenes höchstes Ziel ist die Weltwirtschaft. Der neue Sanhedrin hat einen schonungslosen Kampf gegen die Christen proklamiert und gepredigt. Ihr sollt die Welt beherrschen und euch an ihnen rächen. Unser Volk erhebt sich schrittweise und seine Macht wächst von Tag zu Tag. B. Unsere Mittel. In unseren Händen befindet sich die größte Kraft der Gegenwart, das Gold, die größte Macht der Erde. Das ist die Kraft, die Wirkung und das Hilfsmittel aller Macht. Dieses alles, was der Mensch fürchtet und wünscht. Dieses allein ist es, das den Geist durchdringt und die Welt regiert. Uns gehört bereits der Gott der heutigen Zeit, das goldene Kalb. Wir können uns daher ohne übertriebene Illusionen schmeicheln, dass wir in kurzer Zeit unser Ziel erreicht haben werden. Im Weltkrieg lieferten alle deutschgesinnten Kreise ihre Goldmünzen, Goldschmuck und dergleichen ab, angeblich an die Deutsche Reichsbank. Diese ist keine Staatsbank wie die Bayerische Staatsbank, sondern eine private Aktiengesellschaft in den Händen des jüdischen, zum Teil ausländischen Großkapitals. Wo ist unser Gold hingekommen? Wir gaben Gold und erhielten Papierfetzen wie die Ägypter zur Zeit Josefs. Wir müssen die Völker verleiten, die Goldwährung anzunehmen. Dies geschah in Deutschland auf Betreiben des jüdischen Reichstagsabgeordneten Bamberger. Selbst Bismarck ließ sich betören. Sie ist ein Verderb für alle Staaten, die sie angenommen haben. Wenn wir das Gold nach Möglichkeit aus dem Verderben ziehen und die Banknotenausgabe in Abhängigkeit vom Goldvorrat gesetzt haben, können wir den Staat ruinieren. Seite 131. Geschieht jetzt planmäßig in Deutschland. Juden haben ganze Goldbarren liegen. Wir müssen das Gold, die Presse und die Banken und die Börsen in unsere Hände bringen. Für unsere Presse suchen wir aus den Nichtjuden die geeigneten Leute aus, welche die Sorgen um das tägliche Brot zwingt, zu schweigen und unsere gehorsamen Diener zu sein. Ihre Aufgabe besteht darin, in der Presse alles nach unseren Weisungen zu erörtern. Ist die Streitfrage erst aufgerollt, so können wir die von uns gewünschten Maßnahmen ruhig durchführen und dem ahnungslosen Volk als Erfüllung seiner angeblichen Wünsche darbringen. Unsere Wünsche müssen in der Presse als öffentliche Meinung und als eine Verbesserung des angeblichen Zustandes erscheinen. Seite 107. Unsere Leute müssen die Leitung aller Blätter der Erde erhalten. Der Besitz des Goldes und der Presse und die Geschicklichkeit in der Wahl der Mittel, die käuflichen Größen uns gefügig zu machen, werden uns zu Beherrschern der öffentlichen Meinung machen und die Massen in unsere Gewalt liefern.